klopft so stark, bum bum. Es klopft so arg, bum bum. Warum, bum bum? Warum, bum bum? Es klopft bei Tag, bum bum. Es macht bei Nacht, bum bum. Es klopft so arg, bum bum. Zu dumm, bum bum. Zu dumm. Wer kann denn schuld dran sein an dieser Klopferei? Du allein, die Liebe und der Mai. Es klopft mein Herz, bum bum. Es macht so stark, bum bum. Es klopft so arg, bum bum. Darum, bum bum, darum.